Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung der Bibliothekarin. Heute bei mir zu Gast meine Freundin aus Schulzeiten noch, Julia. Und ja, hallo erstmal, danke für die spontane Bereiterklärung bei mir mitzumachen. Julia ist eine total spannende Person, generell, aber heute ist sie mit einem spannenden Thema hier und zwar dem Thema Zwangsehe. Darüber will sie ihre Bachelorarbeit schreiben und hat so ein bisschen Probleme, die Struktur zu finden. Deswegen will ich ihr jetzt eigentlich mit dem Interview nur helfen, da eine Struktur reinzukriegen. Hallo Julia. Hi. Also, du willst das Thema Zwangsehe, ich weiß nicht, beschreiben oder du möchtest ja darauf eingehen, wie man den Mädchen in Deutschland, die in Deutschland sich aus einer Zwangs- oder vor einer Zwangsehe gerettet haben, wie man denen helfen kann, ne? Das ist das Hauptthema. Genau, ich bin auf das Thema gekommen, weil ich gerade ein Praktikum gemacht habe bei einer in Deutschland, also die Einrichtung heißt Papatia, das ist eigentlich eine sehr einzigartige Einrichtung hier in Deutschland, weil das sozusagen ein Zufluchtsort für junge Frauen und junge Mädchen und junge Frauen zwischen 13 bis 21 ist, die eben aufgrund von familiärer häuslicher Gewalt und eben von drohender Zwangsheirat flüchten. Mit 13 Jahren schon. Weil du sagst 13 bis 21. Genau, also es muss nicht zwangsläufig eine Zwangsehe sein, die damit in Verbindung steht. Es kann halt auch einfach häusliche Gewalt sein, es kann sein, dass eine Verschleppung ins sozusagen Heimatland der Eltern droht. Und eine anonyme Unterbringungsmöglichkeit gibt, die sozusagen eigentlich auch einzigartig in Deutschland ist, weil es eben eine geheime Adresse ist, eine geheime Telefonnummer und die kommen dann sozusagen über den Jugendnotdienst. Die zu uns vermittelt, genau. Wie funktioniert das meistens? Was für einen Prozess durchlaufen diese jungen Frauen sozusagen? Also ich stelle mir jetzt vor, Papa sagt, du musst jetzt aber den und den heiraten oder wie? Oder eventuell werden auch geschlagen oder was? Und an wen wenden sich da die meisten? Wie kommen sie überhaupt zu diesem Jugendschutz sozusagen als erstes? Also ich glaube, es ist immer meistens so, dass es über Kontaktpersonen dann auch in der Schule, also meistens auch über Lehrer, Vertrauenspersonen oder eben auch Sozialpädagogen im Umfeld, beziehungsweise hauptsächlich dann auch in der Schule tätige Sozialpädagogen oder auch Psychologen sind, die sozusagen, denen sich die Mädchen dann irgendwie anvertrauen können. Und es ist ganz unterschiedlich. Also wir hatten auch diese Fragen, sind wir auch mal mit Mädchen vor nicht allzu langer Zeit durchgegangen. Und da war es halt auch eher so, dass, dass es sich über einen längeren Zeitraum eben sich diese Situation zu Hause mal mehr zugespitzt hat und dann irgendwann sozusagen kein anderer Ausweg mehr da war, als irgendwie sich zu überlegen, wie komme ich aus dieser Situation noch raus, ohne dass ich halt, also ich meine, es ist ja meistens schon ein Prozess, der über Jahre, Jahrzehnte abläuft, dass die Mädchen sehr körperlich erniedrigt werden, Gewalterfahrungen haben, von den Eltern also kein Selbstbestimmungsrecht haben, eigentlich zu Hause mehr oder weniger als billige Putzfrauen oder eben zur Versorgung der Geschwister eben missbraucht werden und eigentlich gar keine Möglichkeit haben, sich in einem selbstbestimmten, oder auch hier in Deutschland, wie eben Altersgenossen, also ich glaube, das hängt auch mal viel damit zusammen, dass man dann merkt, okay, wir sind also bei mir läuft das anders als bei anderen. Bei meinen Freunden. Bei meinen Freunden, ja. Die vielleicht, die Freiheiten haben. Und meistens ist es dann so, dass sich diese Kontrolle, die zu Hause stattfindet, immer mehr zuspitzt, je älter die Mädchen dann auch werden. Vor allem hängt es dann auch viel mit der Sexualität natürlich auch zusammen, dass wenn die Mädchen in die Pubertät kommen, dass sie dann sozusagen die Eltern halt das Gefühl haben, vielleicht auch sie noch mehr Kontrolle ausüben müssen und sicher gehen, dass man Jungfrau bis zur Ehe bleibt. Genau. Also es hängt auch mal viel mit dieser Thematik zusammen, mit der Thematik Jungfräulichkeit, Familienehre, was denken die Nachbarn über uns, was denken die anderen Mitglieder der Gemeinschaft von mir. Also, Aus welchen Kulturkreisen kommen dann die meisten Mädchen, die bei euch landen oder jungen Frauen, die bei euch unterkommen? Also wir haben hauptsächlich eben, also es ist schon so, dass viele auch aus dem arabischsprachigen, also viele aus dem Libanon, Palästinenser, wir haben auch viele, früher war es eher so, dass es mehr türkische, es ist ja eigentlich auch vom türkisch-deutschen Frauenverein sozusagen die Einrichtung, also früher waren es halt doch die Mehrheit irgendwie türkischen Migrantinnen oder welche türkische, also wo die Eltern aus der Türkei kamen und jetzt haben wir auch viel Kurden, also auch aus Kurdistan Und eben auch aus den osteuropäischen Ländern, also Kosovo, Albanien. Mhm. Wo man auch hauptsächlich Muslime hat oder wie? Oder, also da ist, oder du sagst zum Beispiel, vorhin hattest du mir, jetzt noch nicht im Gespräch sozusagen hier, sondern vorhin hattest du mir auch gesagt, dass es aber auch ganz viel kulturell sozusagen bedingt ist, dass genau. es nicht unbedingt ein Religionsding ist. Aber man muss schon sagen, dass eben viele, was heißt viele Eltern oder Betroffene eben, dass es schon mit der Religion begründet wird, also dass auch schon viele einen muslimischen Hintergrund haben. Aber dass der Glaube eigentlich eine Rechtfertigung ist und gar nicht wirklich gelebt wird. Also sind die wenigsten, einfach nur ein schlechtes Gewissen mit dem Glaube gemacht. Genau, eigentlich ist es eine Rechtfertigung. Schlechte Muslimen oder was. Genau, und du kommst in die Hölle und du bist halt, genau, aber ich glaube, es geht halt, ich meine, es sind die wenigsten, die dann wirklich in die Moschee gehen und wirklich den Koran gelesen haben oder wirklich eine Ahnung haben, worum es in der Religion geht. Aber es ist schon so, dass eben diese patriarchalen Strukturen eher kulturell bedingt sind und eher, sag ich mal, sozusagen da auch kein Wandel stattgefunden hat oder auch nicht irgendwie, weiß nicht, sie nicht mit der Zeit gegangen sind und dann halt die Traditionen, die sie dann aus ihren Heimatdörfern oder so kennen, dann halt in Deutschland weiterleben. Ja. Also ohne, na gut, das ist dann natürlich auch natürlich wie Dynamit, ne? Also man lebt in einem recht progressiven Land, recht offen, sexuell auch offen und ja, versucht dann vielleicht irgendeine traditionelle Gebräuche oder was auch immer weiterzuführen. Ne? Das ist ja schon. Ach, die Angst vor Identitätsverlust vielleicht oder auch generell das Gefühl, man muss irgendwie seine Bräuche, seine Traditionen aufrechterhalten und ja, auch diese Angst natürlich, was passiert, wenn meine Kinder dann so werden wie die Deutschen. Und die Deutschen sind ja dann in dem Sinne eigentlich eher immer so ein Negativbeispiel oder eher sowas, oder was ich halt auch viel gehört habe, ja, dass die Mädchen sozusagen von ihren Eltern gehört haben, du bist deutsch geworden und halt Deutsch ist halt sozusagen eigentlich alles Negative, was in ihrer kulturellen Prägung eben eigentlich schlecht ist oder unsittlich. Halt eigentlich genau das, was sozusagen ja eigentlich nicht mit ihrem Erziehungsideal oder gesellschaftlichen Ideal entspricht. Also gut, das ist jetzt der Hintergrund sozusagen zu den Mädchen, die zu euch kommen. Mhm. Jetzt hattest du diese Idee der Bachelorarbeit und du hast gesagt, also gut, man muss ja anfangen mit einer Definition. Inwiefern, was gibt es denn da eigentlich für verschiedene Arten von Zwangsehen? Also ist Zwangsehe gleich Zwangsehe oder muss man sich das, also gibt es da auch Arten, wo man sich selber aussuchen kann, aber die Eltern haben halt noch einen Sagen in dem Ganzen oder ihre Hand in dem Ganzen? Oder wie läuft sowas ab? Oder kommt das dann natürlich auch ganz auf die Kultur an, wie so eine Zwangsehe vonstatten geht? Oder also eigentlich sagt man, glaube ich, auch nicht Zwangsehe, weil Zwangsehe würde implizieren, dass Ehe, das hat ja auch mal was mit Freiwilligkeit zu tun, deswegen würde man eher sagen Zwangsverheiratung, dass es sozusagen was Passives ist, was nicht man selber in die Wege leitet oder selber die Entscheidung trifft, man möchte sich, also Zwangsehe hört sich ja so ein bisschen so an, dass okay, es ist unter Zwang passiert, aber trotzdem Ehe bedeutet, also für uns ist ja die Definition von Ehe, dass man freiwillig in eine Partnerschaft eingeht oder in ein Bündnis. Und da ist es halt eher so, dass Zwangsverheiratung eben impliziert, dass es sozusagen was ist, was wo die Frauen kein Mitspruch, oder die Frauen, es gibt ja auch viele Männer, die von Zwangsheirat betroffen sind. Ich würde mich dann auf Frauen beziehen, weil ich ja in der Einrichtung für Frauen sozusagen gearbeitet habe. Mhm. Dass es sozusagen darum geht, dass diese Frauen eben nicht nach ihren Bedürfnissen gefragt wird, sondern sie sozusagen, ja, die Eltern für sie die Entscheidung treffen, dass der Zeitpunkt gekommen ist, sie entscheiden den Zeitpunkt, sie entscheiden die Partner, also die entscheiden über die Partnerwahl, wann das Mädchen heiraten soll und wen es heiraten soll. Und da geht es dann eigentlich auch eher nicht darum, das für die Frauen zu machen, sondern halt um die Familienehre aufrechtzuerhalten, um eben das Bild nach außen zu tragen. Und dann muss man natürlich nochmal abgrenzen zwischen arrangierten Ehen, wo es dann auch eher einen gewissen Zwangscharakter hat, aber sozusagen, da geht es dann eher... Arrangiert ist sozusagen, dass die Eltern untereinander gesprochen haben, hey, wir haben dann einen guten Jungen von 21 Jahren, ihr habt dann eine gute Frau von 19 Jahren, super, das könnte passen. Das könnte passen, aber die letzte Entscheidung sozusagen, also nicht ob geheiratet wird, sondern wen geheiratet wird, dass da noch ein gewisses Mitspracherecht von Seiten der Betroffenen ist. Mhm. Okay, und das dann arrangiert im Vergleich zu Zwangsheirat. Genau, zu Zwangsverheiratung, also im Sinne, ja... dass da sozusagen gar nicht mehr der Raum überhaupt da ist, dass das Mädchen überhaupt Mitsprache oder sagen kann, das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und okay, das sind jetzt so die Arten der Zwangsheirat und Zwangsheiratung, Entschuldigung, dein Fehler, ja. Okay, und Ich meine, ich versuche nur so ein bisschen, und du möchtest dann darüber sprechen, wie ihr denen helfen könnt, sozusagen in dieser Einrichtung, in der du da jetzt warst, oder wie, oder willst du auch Wege aufzeigen, sozusagen neue Wege, oder willst du einfach beschreibend diese Arbeit schreiben, dass halt, was für Wege bereits gegangen werden oder was man halt in der Zukunft machen könnte für diese Frauen, oder worum geht's dir so, oder worüber hast du da nachgedacht? Also ich glaube, mir geht es darum, eben auf dieses Phänomen aufmerksam zu machen. Diese Debatte läuft jetzt eigentlich auch schon seit über 10 Jahren. Also es ist jetzt sozusagen kein neues Thema. Aber es ist halt auch nach wie vor ein Thema, was aktuell ist. Was jetzt auch gerade auch im Zusammenhang mit der Flüchtlingsdebatte natürlich auch wieder so ein Thema ist, was irgendwie in den Blickwinkel gerät. Weil ja diese ganzen Ängste, die jetzt mit dieser Flüchtlingswelle verbunden sind, eben ja auch mit diesem Thema zu tun haben. Und da geht es mir jetzt sozusagen eigentlich eher darum, diese Debatte so ein bisschen darzustellen und auch zu gucken, wie ist dieses Thema, wie hat sich das entwickelt eigentlich, wie ist der Diskurs, wie wurde der Diskurs geführt und wie hat sich auch die rechtliche Situation in Deutschland seit dieses Thema in den Blickwinkel, in den gesellschaftlichen Diskurs gekommen ist, verändert hat. Wie hat sich die rechtliche Situation verändert? Was gibt es für Anlaufpunkte für die Betroffenen? Und wie zeichnet sich eigentlich Papatya als besondere Einrichtung mit einem sehr besonderen, speziellen Einrichtungsprofil aus? Wie helfen die Pädagogen eigentlich den Betroffenen? Was brauchen die Mädchen? Wo liegt der Unterstützungsbedarf und wie kann der erfüllt werden? Und mit welchen Problemen sind sie auch damit konfrontiert? Das ist halt auch oft junge Volljährige eben betrifft, die relativ späten Hilfezugang haben in der Jugendhilfe und denen dann auch sehr viele Steine in den Weg gelegt werden durch die rechtlichen Bestimmungen, die dann auch teilweise, das ist ja sehr schwierig auch für junge Volljährige eben an diesen Unterstützungsbedarf, also sozusagen Unterstützung zu bekommen. Genau. Okay. Weil, inwiefern, was ist da die rechtliche Grundlage? Also inwiefern macht das einen Unterschied, eine 13-Jährige im Vergleich zu 18-Jährigen? Sagen sie, naja, jetzt bist du volljährig, genau. Jetzt kannst du ja selber eine Wohnung nehmen, kannst selber für dich sorgen, kannst selber da rauskommen. Genau, dass dann eben auch viel versucht wird, eben, weil es sozusagen, es ist eine Sollleistung, aber keine Mussleistung. Das heißt, es kann darüber entschieden werden. Also es ist eben eine individuelle Prüfung von Fällen und da wird es halt oft dann zum Beispiel diese Entscheidung, dass dieses Mädchen geschafft hat, sich vielleicht von der Familie in dem Sinne zu emanzipieren, dass sie halt einfach geflüchtet ist, dass das dann schon sozusagen als Grund dafür genommen wird, dass man sagt, naja, aber du bist doch selbstständig, du hast ja diesen Weg, du hast dir Hilfe gesucht, du bist nach Berlin gekommen. Ja, aber komm, dann musst du ja trotzdem noch weiter. Ich meine, das ist ja der erste Schritt. Ja, genau, damit ist ja noch nicht dein Leben wieder in Bahn geregelt, beziehungsweise das sind ja dann noch ganz neue Bahnen, die da eingeschlagen werden. Ich meine, wenden sie sich dann, also gut, hat man da jetzt sozusagen Alumni, also von früher sozusagen, ich weiß nicht, wie lange existiert diese Einrichtung bereits? Schon seit fast 30 Jahren, wir hatten jetzt 30-jähriges Jubiläum. Okay, dann kann man ja auch so ein bisschen mitverfolgen, was aus den Mädels geworden ist, die bei euch waren. Haben die dann sozusagen sich von der Familie abgewandt oder haben sie wieder Kontakt zur Familie aufgenommen? Stehen sie im Kontakt mit ihrer Familie, während sie dort sind? Weil die machen sich ja bestimmt auch Sorgen. Also es geht schon auch darum, genau, es geht halt eigentlich, es ist eine parteiliche Arbeit, das heißt, es wird immer darauf geachtet, dass natürlich die Mädchen in ihrem Prozess unterstützt werden, dass sie die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Aber es geht auch darum, diesen Prozess, diese Auseinandersetzung. Weil das heißt ja nicht, wenn man von der Familie geflüchtet ist, dass dann sozusagen dieses Problem nicht mehr da ist. Und natürlich wird dann geguckt, was sind für die Mädchen Lösungsmöglichkeiten, was sind Zukunftsperspektiven. Und natürlich ist auch immer eine Lösung zu sagen, ich gehe wieder zu meiner Familie zurück, ich versuche es nochmal. Aber dann geht es für uns, für die Einrichtung sozusagen darum, diesen Prozess zu begleiten und Gespräche zu führen mit den Eltern, den Mädchen vielleicht auch so ein bisschen Wege aufzuzeigen, wie sie ihre Bedürfnisse haben. Das ist auch ganz schwierig für die Mädchen. Klarer machen und vielleicht mit ihrer Familie da offen drüber reden. Ja. Und sind die Familien, gut, muss man wahrscheinlich individuell sehen, inwiefern die Familien bereit dazu sind, dem Mädchen dann entgegenzukommen und auch einen Kompromiss zu finden zu wollen. Weil wenn du sagst, patriarchisch, also oder patriarchalisch, ich kann es auf Englisch sagen, yay, aber auf Deutsch ist das natürlich gut. Also wenn man sozusagen vom Vater her diese Bestimmung schon hat, dass er so wie so ein kleiner Diktator da zu Hause die Entscheidung trifft, dann inwiefern wollen dann die Eltern sozusagen das auch, ne? Oder inwiefern? Das ist immer eine Frage, aber es ist ja auch oft, was halt auch immer oft unterschätzt wird, ist halt auch eben die Rolle der Frauen, weil die Frauen halt auch meistens die sind, die dieses System, diese Strukturen mittragen und meistens sind auch die Mütter diejenigen, die dann sozusagen mit den Kindern das kommunizieren oder auch dieses oder auch den Töchtern diese Rollenbilder weitergeben. Also da ist nicht unbedingt, also da sind auch eigentlich auch die Frauen, Mama, die dahinter stehen, ja, sozusagen. Die eigentlich. Mama, genau. Die halt, eigentlich ist es sozusagen ja da der Punkt, dass die Frauen sich anfangen müssen zu emanzipieren, weil die Männer sich ja in ihrer Position, also sie haben ja, da ist ja nicht wirklich der, also beziehungsweise die Väter, die finden das ja gut, so wie es ist. Also sie haben ja sozusagen nach ihrer Weltanschauung, nach ihrer Lebenssichtweise ist es ja sozusagen das, was sie wollen. Und die Frauen sind ja eigentlich die, die sich die vielleicht unterdrückt sind. Ich sage auch nicht, dass es nicht bei einem Mädchen auch so sein kann, dass sie vielleicht irgendwie, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass man damit glücklich sein kann. Aber das sind ja eigentlich die Frauen, die sozusagen sagen müssen, hey, es läuft so nicht, wir wollen, was sind unsere Bedürfnisse? Und die müssen ja auch zum gehört werden. Und sie können ja auch nur Gehör finden, wenn Frauen diesen Anspruch haben und sagen, hey, wenn sie so sagen, was sagen. Ja. Und aber dabei brauchen sie natürlich Unterstützung oder müssen auch andere Perspektiven aufgezeigt bekommen. In wie viel Prozent würdest du sagen, in eurer Einrichtung an den Mädchen, die da sind, gehen wieder zurück sozusagen zur Familie oder versuchen dann Kompromiss zu finden? Und bei wie vielen findet sozusagen ein ganzes Abwenden von der Familie statt? Oder ist das im Extremfall eigentlich nur der Fall, wo es wirklich schlimm ist, vielleicht mit, weiß nicht, schlimmen körperlichen Auseinandersetzungen oder so? Oder, also ich glaube, oder wird da, inwiefern, was für Lösungen werden denn gefunden, jetzt mal konkret gesagt? Ich glaube halt, dass das schwierig ist, so zu verallgemeinern. Also ich glaube, dass wir viele Mädchen haben, die zurück, also ich kann mir schon, also es ist halt ein extrem schwieriger und langer Weg. Es bedeutet ja auch die totale soziale Isolierung. Also ich meine, ja, natürlich. Ich meine, das ist alles, was du kanntest, alles, was dir jemand bedeutet hat. Weg und du bist in einer neuen Stadt, wenn's, oder du bist alleine sozusagen, du musst dir alles neu aufbauen. Und ja, und wenn der Unterstützungsprozess, wir versuchen, also natürlich, wir sind ja, das ist ja sozusagen eine Übergangseinrichtung, die auf einen kurzen Zeitraum eigentlich ausgerichtet ist. Also ist es so wie eine Art WG sozusagen in der Einrichtung selber oder ja, ist es eher genau. Wie eine Art Weißenheim? Es ist wie eine WG, oder? Genau. Okay. Also eine 24-Stunden betreute WG, wo jeder sein Zimmer hat und sozusagen auch auch eine wirtschaftliche Kraft da ist, die sozusagen dann... Also dort wird dann auch ihr Essen gestellt, genau, und so weiter. Genau. Also das ist wie zu Hause praktisch, genau. Ein bisschen nur halt... Ja. Schon im familiären Umfeld. Okay. Aber das heißt, es ist halt immer eigentlich nach dem Motto, so kurz wie möglich und so lang wie nötig. Also wie viel ist das im Schnitt? Also wie viele Monate? Also eigentlich sagt man so, 2 Monate ist eigentlich so das Minimum. Zwei bis drei Monate. Also, aber es gibt natürlich auch Mädchen, die dann mal ein Jahr da waren oder so. Es hängt natürlich, es hängt ja auch immer davon ab, was die Mädchen brauchen. Aber es ist eigentlich eine Übergangslösung und es geht eher darum, dann sozusagen Zukunftsperspektiven zu stricken und diesen Prozess anzukurbeln. Ja. Wie ist das bei euren jüngeren Mädels? Weil die 18 sind, dem muss man vielleicht unter die Arme greifen mit einer eigenen Wohnung oder vielleicht den Diskurs mit den Eltern finden. Betreutes Einzelne. Also genau. Aber wie ist es bei den jüngeren Mädels? Was passiert da? Bei den Minderjährigen ist es auch so, dass sie dann halt meistens irgendwie erstmal in WGs kommen, in 24-Stunden betreute WGs, also je nachdem, wie alt sie dann auch sind, in 24-Stunden betreute WGs oder dann auch in WGs mit betreuungsfreien Zeiten. Also es geht dann eher sozusagen darum, sie in die Jugendhilfe, also in andere Jugendhilfeeinrichtungen weiter zu vermitteln und zu gucken, was braucht das Mädchen und was gibt es für Einrichtungen, die sozusagen das sozusagen leisten können und dann halt natürlich auch, was will das Mädchen und wenn das Mädchen für sich entscheidet in dem Prozess, wenn dieser Reflexionsprozess sozusagen angelaufen ist in Zusammenarbeit mit den pädagogischen Kräften und dann rauskommt, okay, eigentlich ist es keine Lösung, in diesen Weg, diesen langen, auch steinigen Weg zu gehen und sich ein eigenes Leben aufzubauen und sich total von der Familie zu verabschieden, dann ist es natürlich auch so, dass es ist ja sozusagen jeder auf freiwilliger Basis da. Das heißt, wenn jemand dann zu dem Schluss kommt, ich möchte wieder zu meiner Familie, ich sehe da eine Perspektive, wir können irgendwie in einem Austausch, dann ist es auch oft so, dass sie wieder nach Hause zurückgehen. Aber trotzdem ist es ja, dann hat es ja auch schon einen Denkprozess oder hofft man, dass sich sozusagen das Denken der Familie dann auch verändert, weil sie halt gemerkt haben, okay, man kann nicht alles mit der Betroffenen machen. Und sie hat eine Grenze gezogen und dass man vielleicht das eine andere Sensibilität oder irgendwie auch den Eltern veranschaulicht, wie schlecht es dem Kind ging. Gibt es dann sozusagen wie eine Art Mediator, der dann hilft, wenn jetzt, sage ich mal, eine 13-Jährige sagt, nee, ich will zurück zu meiner Familie, die bedeuten mir alles, aber ich will halt einfach nicht unter diesen Bedingungen zurück. Gibt es eine Art Familientherapeuten oder so, der da hilft, der damit also in die Familie geht? Also es ist ja auch oft, das Jugendamt ist ja auch meistens, also es ist ja, alles erfolgt ja immer in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und natürlich ist dann das Jugendamt ja trotzdem sozusagen weiter in Kontakt mit dem Mädchen oder ich meine, es gibt ja dann auch niedrigschwelligere Hilfen wie Familienhilfe oder so, aber es ist ja oder meistens einmal die Woche mit denen sich getroffen wird oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder Familienhilfe wäre dann sozusagen, wenn sie dann auch in die Familie reingehen und dann gucken, wie läuft es ab und so, aber es ist ja auch oft so, dass die Familien dann eigentlich auch gar nicht wollen, dass jemand von außen in die Privatsphäre eindringt. Das ist ja auch schwierig. Aber ja. Vor allem, wenn der ganze Konflikt eigentlich damit anfängt, mit der Familienehre hochhalten und dann. Genau, und man da eigentlich nicht will, dass das dieses Bild von einem sozusagen nach außen getragen wird. Hm. Ja. Aber es sind schon sehr. Ja, es ist halt eben ein langer, schwieriger Prozess irgendwie. Und ja, oft ist es dann halt eben. Dann ja auch der einfachere Weg, wieder zu sagen, okay, ich gehe wieder in mein gewohntes Umfeld. Ich kenne ja dieses Leiden schon. Also es ist ja manchmal auch so, man weiß ja auch nicht, oder es ist ja auch schwierig für die Mädchen, sich vorzustellen, wie kann ein Leben aussehen außerhalb dieser Strukturen. Seid ihr dazu allein sozusagen auch in dieser Einrichtung dazu da? Also weil du meintest ja auch, da wird mit Therapeuten mit denen gesprochen und so weiter und der Denkprozess eingeleitet. Also ist das auch dazu da sozusagen, dass sie sich vielleicht in der Zeit mal ein bisschen reflektieren und sehen, was sie wollen halt. Ja, aber viele, also wir haben jetzt, es ist jetzt nicht wirklich eine therapeutische, es ist ja eher eine, wirklich eine Krisenintervention. Das heißt, es geht dann eher um Clearing, darum zu gucken, was kann man machen, um sozusagen diese Krisensituation aufzufangen und die Mädchen erstmal zu stabilisieren. Es geht auch erstmal ganz klar darum, erstmal zur Ruhe zu kommen und auch wirklich erstmal zu dem Punkt zu kommen, die Ruhe zu haben, nachzudenken. Und dann kann es auch mal heißen, dass sie einfach erstmal ankommen in der Einrichtung und wirklich, also es geht nicht gleich darum, sozusagen jetzt Lösungen zu finden, sondern auch erstmal Mädchen den Raum zu geben, ja. Und das sozusagen diese also es ist ja sozusagen diese psychologische Betreuung, auch diese Traumabehandlung, also sozusagen diese Trauma zu anzugehen oder auch zu bearbeiten, das ist natürlich ein ganz langwieriger Prozess, wo dann auch Psychologen und was dann natürlich eher durch externen, also auch durch Therapeuten, ja, durch Therapien begleitet wird dann. Genau, aber dann eher natürlich auch dann tendenziell. Also manche haben ja dann auch schon therapeutischen Anschluss oder so. Es ist ja nicht, dass die sozusagen dann komplett ohne, also wie gesagt, bei manchen ist es ja auch so, oder manche sind ja auch suizidal oder ja klar, wenn man zwischen oder, dem eigentlich steht, was einem immer gesagt hat, wie man sein soll, aber wie man sich fühlt und ja, was man will, dann ist das schon schwierig. Vor allen Dingen in so einem schwierigen Alter wie der Pubertät, da ist man ja eh ein bisschen durcheinander. Ja, und weiß gar nicht, wer man ist. Und ja, und vor allem auch, es geht auch viel mit körperlichem und auch sexuellem Missbrauch einher. Also auch wirklich schlimmste Formen von Gewalt, die man sich vorstellen kann. Also, ja, Zwangsverheiratung ist dann sozusagen nur so ein Teil. Ja, sozusagen auch ein Thema, was oft eine Rolle spielt, aber ja, diese körperliche Gewalt ist, denke ich mal, auch oft ein das größere Übel sozusagen eigentlich. Oder das also es ist ja beides sozusagen, also ganz verschiedene Formen, so physische, psychische Gewalt und eben auch diese besondere Form der Gewalt eben von Zwangsverheiratung. Ja. Was für, gut, ich hatte dich vorhin schon gefragt, was für Wege du dann aufzeigen willst in deiner Bachelorarbeit oder willst du da sozusagen genau ins Detail darauf eingehen, wie die Therapeuten mit denen reden sollen oder genau, das wollte ich nochmal rauskitzeln, genau, was deine Lösungswege sind, von denen du da sprichst oder woran du da grob gedacht hast. Also ich wollte halt eben dieses besondere Einrichtungsprofil darstellen und zeigen, wie wird in unserer Einrichtung oder in dieser Einrichtung mit den Mädchen gearbeitet, wie kann so ein Identitätsfindungsprozess auch gestaltet oder angeregt werden und vielleicht auch, was sind die Herausforderungen, mit denen die Pädagogen auch arbeiten, also gerade diese Schwierigkeiten mit der Jugendhilfe, wie kann man, was, wo liegen die Bedürfnisse der Betroffenen und wie kann man, was fehlt sozusagen oder was kann geschaffen werden für eine Hilfestruktur, um diese Mädchen dazu sozusagen zu unterstützen auf ihrem Weg und eben, ja, vielleicht auch. Was sind da für Schwierigkeiten mit der Familienhilfe? Also dann Schwierigkeiten zwischen der Familie und der Familienhilfe oder wie? Nee, oder? Sozusagen die Jugendhilfe. Also wie ist in Deutschland auch diese Hilfestruktur, also welche Schwierigkeiten bestehen, zum Beispiel, wenn dann der Antrag auf Jugendhilfe, weil oft ist es ja auch so, dass die Mädchen bereits geflüchtet sind und noch keinen Kontakt zum Jugendamt vorher war. Und dann ist eben das Problem, dass es dann oft selbstbeschaffte Hilfe ist und sozusagen die müssen erstmal vermittelt werden, müssen da erstmal eine Datei anlegen. Ja, genau. Also wie auch bürokratische Strukturen oder auch andere Strukturen im Jugendhilfebereich oder in der Gesellschaft allgemein vielleicht auch diesen Mädchen nicht gerade auf ihrem Weg helfen. Also was sind eigentlich die Steine, die über Probleme, die Hürden, die Barrieren, übersprungen werden, müssen, übergangen werden müssen, damit man da ankommt. Okay. Na gut, denn das hört sich sehr spannend an. Also ich freue mich für dich, dass du so ein spannendes Thema hast. Danke dir. Bedanke mich auch, dass du dich, wie gesagt, so spontan zum Interview entschlossen hast. Oder zugestimmt. Nach reichlicher Bearbeitung. Genau. Also ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass das jetzt gut läuft, dass du so ein bisschen eine Struktur findest. Und hat Spaß gemacht. Ja, mir auch. Dankeschön. Obwohl das natürlich jetzt ein sehr hartes Thema ist, aber auch wirklich, wirklich interessant. Dann bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Ciao.